Stand jüngst vor Babets Tür und klopft und rief, ist niemand hier? Und klopft und rief, ist niemand hier? Ist niemand hier? Ist niemand hier? Ich bin Philipp, lasst mich hinein, sieh ihn kaum und sprach, nein, nein. Ich bin Philipp, lasst mich hinein, sieh ihn kaum und sprach, nein, nein. Er seufzt und bat recht jämmerlich, nein, sagte sie, ich fürchte dich, nein, sagte sie, ich fürchte dich, ich fürchte dich, ich fürchte dich. Es ist schon Nacht, ich bin allein, Philipp, es kann nicht sein. Es ist schon Nacht, ich bin allein, Philipp, es kann nicht sein. Bekümmert will er wieder gehen, da hört er schnell den Schlüssel drin, da hört er schnell den Schlüssel drin, den Schlüssel drin, den Schlüssel drin. Er hört auf einen Augenblick, doch geht auch gleich zurück. Er hört auf einen Augenblick, doch geht auch gleich zurück. Die Nachbarn plagt die Neugier sehr, sie warteten der Wiederkehr, sie warteten der Wiederkehr, der Wiederkehr, der Wiederkehr. Er kam auch doch erst morgens früh, ei, ei, wie lachten sie. Er kam auch doch erst morgens früh, ei, ei, wie lachten sie.